gesagt, wo ist es ein blindes Maß, das wir dazu weiterhin geben. Und ich denke, das Verständnis der Abgeordneten an den Stellen ist dann auch vorhanden. Im Übrigen werden wir natürlich auch sehr bemüht sein, die Dinge so zur Verfügung zu stellen, also auch digitalisiert, dass die Arbeit erleichtert wird. So viel von mir. Vielen Dank, Herr Minister Schulte. Ich übergebe das Wort an Herrn Minister Ludwig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Schwärzungen sind aus Sicht der Justiz nicht notwendig. Das konnte ich dem Ausschuss erklären. Also wir werden ungeschwärzt übermitteln und übermitteln können. Da, wo im Bereich des Innenministeriums möglicherweise Justizmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schwärzen sind, dann können wir erklären, dass sie aus unserer Sicht nicht geschwärzt werden müssen. Ein weiteres Thema war die Frage Übergabe von Unterlagen in elektronischer, recherchefähiger Form. Da muss ich den Ausschuss informieren, dass wir da an Grenzen stoßen. Wir haben Unterlagen, die der Ausschuss angefordert hat, vorliegen, sogenannte Gefangenenpersonalakten. Hier im Speziellen habe ich das Beispiel benutzt, die bestehen aus handschriftlichen Aufzeichnungen, die auch nicht immer im A4-Format sind, sondern in anderen Formaten. Ja, es wird nicht möglich sein, diese handschriftlichen Recherchefähigkeiten, die an den Ausschuss zu übergeben. Da wird es bei der Form bleiben müssen. Der Ausschuss hat deutlich gemacht, dass er auf diese elektronische recherchefähige Form großen Wert legt, und wir werden jetzt im Geschäftsbereich prüfen, was wir irgend möglich da elektronisch zur Verfügung stellen können, wie wir das anstellen, aber es wird in meinem Bereich dabei bleiben, dass es nicht vollständig gelöst ist. Wir werden aber da eine Prüfung veranlassen, wie wir dem Ausschuss natürlich die Arbeit so weit wie möglich erleichtern können, und das habe ich natürlich gerne zu. Vielen Dank. Dann bitte ich Herrn Lückmann als ersten Obmann um sein Statement. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, hier heute einen Kompromiss hinzubekommen, der, sagen wir mal, auf der einen Seite die berechtigten Interessen des Verfassungsschutzes und auch an der Geheimhaltung vielleicht von derzeit noch aktiven V-Männern, V-Leuten entspricht oder auch zu schützenden Mitarbeitern. Auf der anderen Seite dem sehr weitgehenden Aufklärungsinteresse unseres Untersuchungsausschusses. Ich sehe diesen Kompromiss, den wir erzielt haben, auch als weiterhin gemeinsames Interesse, hier intensiv miteinander auch in der Aufklärung des NSU-Komplexes und damit zusammenhängenden Fragen zu arbeiten. Ich glaube schon, dass es nachvollziehbar ist, dass die Informationen ausländischer Dienste anderer Länder an der Stelle noch weiter so geschützt werden müssen wie bisher. Nehme aber vor allem wirklich mit Freude zur Kenntnis, dass wir als Abgeordnete, und dazu geht ja dieses Treptow-Verfahren, was auch im Bundesprozess angewandt wurde, jederzeit auch jetzt vorläufig zu schwärzende Unterlagen noch ungeschwärzt einsehen können. Ich glaube, das ist insgesamt ein sehr weitgehendes Zugeständnis, eine sehr weitgehende Offenheit, die das Ministerium hier zeigt, und freue mich da eben auch auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Ich möchte noch einen Hinweis geben. Etwas verwundert habe ich heute das Fehlen der AfD-Fraktion, und aus meiner Sicht zeigt das, dass das Erkenntnisinteresse an dieser Stelle heute nicht so groß war, aber das soll jeder sich selber bewerten. Danke. Herr Dr. Redmann, bitte. Ich kann mich den Ausführungen von Herrn Lückmann mit einer Einschränkung anschließen. Es handelt sich nicht um den Kompromiss, den wir erzielt haben, sondern die Ministerien haben zugesichert, sich an dem zu orientieren, was auch verfassungsrechtlich geboten ist, nach anfänglichem Zögern. Darüber freue ich mich, habe aber auch nichts anderes erwartet. Ich glaube, dass die Bewegung in die Debatte gekommen ist durch die Sachverständigen, die wir bei der letzten Sitzung gehört haben, nämlich den Vorsitzenden auch des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, der dargestellt hat, dass es genau so auch auf Bundesebene lief, nämlich dass sich Schwärzungen und Geheimschutzraum, also agiert als Sicherheitsmaßnahme, eigentlich verbieten, nur in ganz besonders gelagerten Fällen, wie zum Beispiel Interessen der Dritterdienste, angezeigt sind. Ansonsten ist eins von beiden richtig, nämlich entweder man hat eine Akte, die außerhalb des Geheimschutzraums verwendbar ist, die kann dann auch geschwärzt sein, oder die Akten im Geheimschutzraum selbst, die sind in der Regel ungeschwärzt. Insofern haben wir uns da jetzt auf diese Verfahrensweise verständigt, das ist zu begrüßen. Vor uns liegt jetzt als Ausschuss ein ganzes Stückchen Arbeit. Die ersten, also größeren Aktenbestände sind schon eingetroffen im Geheimschutzraum, was insbesondere den Bereich der Beschaffung betrifft. Der Bereich der Auswertung ist noch nicht gesichtet durch den Beauftragten. Wir haben heute ja auch dazu Beauftragte genannt. Das, die Arbeit liegt jetzt vor dem Beauftragten und dann werden auch diese Aktenbestände eingehen. Klar ist, dass wir eine Beweisaufnahme, eine abschließende Beweisaufnahme ja auch nur durchführen können auf Grundlage eines fundierten Aktenbestandes, der dann auch von uns gesichtet wurde. Das ist die Arbeit, die jetzt vor uns liegt in den nächsten Monaten. Insofern möchte ich auch schon mal vorab darum bitten, dass es vielleicht auch, was die Beweisaufnahme angeht, nicht sofort in medias res gehen kann, sondern wir dafür auch etwas mehr Zeit brauchen. Das macht auch für Sie wenig Sinn, wenn man dann da Stückwerk als Ausschuss an den Tag legt und nicht fundiert vorgeht. Dankeschön, Herr Dr. Schönebuch. Ja, ich muss kurz machen. Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen, bei dem, was meine Vorredner gesagt haben. Jetzt gilt es an dem Ausschuss zu liefern. Also wir können jetzt uns nicht mehr zurückziehen und sagen, wir machen jetzt noch weitere Anhörungen von Sachverständigen, wir müssen uns jetzt in den Stoff begeben und sozusagen Themenfälle abarbeiten. Frau Neumacher. Ja, das meiste ist gesagt, aber ich möchte auch nochmal betonen, dass ich das heutige Gespräch mit den beiden Herren Ministern und mit dem stellvertretenden Leiter der Verfassungsschutzbehörde bezüglich Einstufungen, bezüglich Schwarzungen und bezüglich der Digitalisierung der zulieferten Akten ausgesprochen konstruktiv und auch wichtig fand. Ich denke, gerade im persönlichen Austausch und beim Nachfragen, wie es mit Spezialfällen bestellt ist, dass wir da noch viele Dinge klären konnten. Auch so, dass jetzt die Mitglieder des Ausschusses mit dem Ergebnis zufrieden sind und unsere Arbeit gefördert werden kann. Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil der Akten, die Behörde, die Brandenburgische Verfassungsschutzbehörde betrifft, unbeschwärzt uns hier im G10-Raum zur Verfügung gestellt wird. Und das ist eine gute Botschaft für strittige Fälle, wo berechtigte Schutzinteressen bestehen. Natürlich auch hier als Untersuchungsausschuss anerkennen, haben wir uns auf dieses Treplow-Verfahren geeinigt. Das heißt, die Mitglieder des Ausschusses können dann in der Verfassungsschutzbehörde und im Beisein von Mitarbeitern der Verfassungsschutzbehörde bestimmte Dinge dann nochmal gezielt einsehen. Herr Minister Schröder hat noch etwas zu ergänzen. Mein Kollege Ludwig sagte, aus der Sicht der Justiz muss es keine Schwärzungen geben. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Den will ich aufklären. Er hat nicht über die Akten des MIK gesprochen, sondern über die Akten, die in seinem Verantwortungsbereich sind. Und bei denen meinte er, ist aus seiner Sicht nichts zu schwärzen. Also wir stimmen da in unseren Bewertungen durchaus überein, aber reden über unterschiedliche Gegenstände. Ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Auf ein Statement von Herrn Gardau müssen Sie leider verzichten. Er hat uns auf Nachfrage per Telefon gemeldet, dass er den Termin offensichtlich verschwitzt hat. Dazu von mir ein weiterer Kommentar. So, damit stehen wir hier vorne Ihnen für Fragen zur Verfügung. Bitte auch mal den Adressaten nennen, denn Sie wollen nicht immer, glaube ich, von allen eine Antwort. Bitte schön. Ja, Herr Schröder, Herr Minister, ich habe Ihnen also einen Mittelteil Ihrer Ausführungen nicht ganz verstanden. Also die Akten zu Piato und so weiter kommen ungeschwärzt und dann sagten Sie einmal, die Akten Dritter, da müsste man vielleicht in meinem öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich irgendwie unterscheiden. Was heißt für Sie Akten Dritter? Also ist das vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern vorliegt oder wie muss man das verstehen? Sie haben ja dann nochmal den Unterschied gemacht zu ausländischen, also vielleicht zu dem. Ja. Genau so ist es zu verstehen. Okay. Wir haben eigene Erkenntnisse Unterlagen, die durch unsere Recherchen zustande gekommen sind, die werden freigegeben. Wir haben Unterlagen von deutschen Stellen. Das muss koordiniert werden. Da fragen wir nach, wie aus der gegenwärtigen Sicht, viele Dinge sind ja schon öffentlich diskutiert worden, erstens Schwärzungen beibehalten werden müssen und zweitens möglicherweise die Akten komplett geöffnet werden können, also auch nicht mehr geheim gehalten werden müssen, sondern Gegenstand von öffentlichen Ausschusssitzungen werden können. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, die der ausländischen Dienste, da müssen wir nicht nachfragen, die bleiben geschwärzt. Es sind aber nur ganz geringe Bestandteile in den Unterlagen. Weitere Fragen? Ja, bitte, vielleicht nochmal. Herr Vorsitzender, Journalisten wollen sich das auch immer gerne so mengenmäßig vorstellen oder unsere Leser, Zuhörer, Zuschauer. Von welchen Aktenbeständen gehen wir denn da aus, die jetzt die Mitglieder des Ausschusses sichten müssen? Wir hatten das Vergnügen in der letzte Woche, geteilt an zwei Tagen, uns mal beim Verfassungsschutz umzusehen. Da wurden wir durch Räume geführt, die fast auseinanderbrechen unter der Aktenfülle, die es dort gibt. Es sind insgesamt, glaube ich, über 3000 Bände. Mehr als 3000 Bände und jeder Band ist so ein, oder kann den Umfang eines richtigen dicken Ordners ausmachen. Also ein Wust von Arbeit für die Mitarbeiter drüben und dann auch für uns, wenn wir mit diesen Akten weiter umgehen werden. Bitte. Wie viele Akten sind denn davon koordinierungsbedürftig? Und zweitens, wie viele Akten sind noch beim LKA dazu? In jeder Akte sind koordinierungsbedürftige Bestandteile möglich. Deshalb muss jede Akte in die Hand genommen werden und dann muss die Koordinierung mit dem Dienst erfolgen, der uns diese Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Und auch der Staatsschutz hat Unterlagen, die ebenfalls durchgeschaut werden müssen und mit beigebracht werden müssen. Da haben wir die Unterlagen LKA Eberswalde. Also das ist noch eine zusätzliche. Aber wie viel? Reichlich. Fröhlich. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht. Erwischen Sie mich auf den falschen Fuß. Reichlich. Herr Lüttmann, möchte noch was ergänzen? Ja, nur vielleicht eine weitere Erkenntnis, die ich auch aus der heutigen Sitzung und auch aus dem Treffen letzter Woche im Verfassungsschutz mitgenommen habe, dass wir vielleicht für uns selber auch nochmal überprüfen müssen, so schwierig das auch ist, unseren Untersuchungsauftrag immer auch so zu beschreiben, dass eben die Akten auch gesichtet werden können und dass sozusagen wir auch den Überblick bekommen. Denn die Zahl der Akten deutet ja an, wie viel dort zu bearbeiten ist und ich habe jetzt so keine richtige Vorstellung, aber ich glaube, für uns selber müssen wir da überlegen. Unser Untersuchungsauftrag ist dann sehr breit gefasst, was ja auch gut ist und was ja auch ermöglicht, in viele Themen reinzugehen. Aber vielleicht müssen wir da für uns selber auch nochmal einige Zuspitzungen vornehmen. Ich glaube, Herr Lassieber war der Nächste. Es ist ja in Brandenburg politischer Konsens, wenn ich das richtig sehe, dass der Verfassungsschutz arg an der Belastungsgrenze arbeitet. Wie viele Mitarbeiter werden Sie für diese Schwärzungskontrollen und wie auch immer Aktionen benötigen? Haben Sie im Ministerium dafür das nötige Personal oder muss der Ausschuss jetzt auch Geld locker machen? Herr Lassieber, ich werde angesichts der Situation, wie wir sie heute hier vereinbart haben, mit den Kolleginnen und Kollegen der Abteilung 5 ein Gespräch führen, um zu hören, wie schätzen Sie den Aufwand ein? Und dann werden wir gucken, ob wir das mit den im NIK zur Verfügung stehenden Gesamtmitarbeitern abbilden können oder ob ich von der Möglichkeit Gebrauch mache, die gestern Beschlusslage im Landtag wurde, dem Landtag mitzuteilen und zwar unverzüglich, wenn da irgendwo Veränderungen welcher Art auch immer notwendig werden. Ja. An die Ausschussmitglieder gerichtet diese Frage. Vor einigen Tagen gab es eine sehr interessante, wie ich meine, sehr interessante Anhörung von Experten im Ausschuss. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus? Was nehmen Sie aus dieser Anhörung für Ihre eigene Arbeit mit? Vielleicht könnte man das kurz sagen. Welchen Ausschuss meinen Sie? Welche, genau, wäre jetzt auch meine Frage. Der Ausschuss meint. Aha. Ja, wie halt passt das vielleicht doch nicht dieser Ausschuss, sondern die Expertenanhörung NSU. War das nicht dieser Ausschuss? Dann zieht die Frage. Gegen das dieser Ausschusssitzung haben wir jetzt vorgestellt. Also wir hatten uns ja angehört von den Vorsitzenden der NSU-Ausschüsse in Sachsen, Nordrhein-Westfalen, genau, die meine ich. Selber, jetzt sagen, die wir praktiziert haben, welche Beziehungen zu Brandenburg geliefert, also unter anderem war es wichtig gewesen zu hören, die liegt man in Achsen um. In Schwerzungen kann man die offen einsehen, und da gibt es das Modell in Thüringen. Die Thüringer haben eine größtmögliche Transparenz angemalt und praktiziert. Und dann hat der Willinger sozusagen dieses Treppenbau-Modell vorgestellt, und wir treffen uns jetzt wirklich so in der Mitte mit dem, was wir vereinbart haben, im Konsens mit den Ministern. Gibt es über den Umgang mit den Akten hinaus noch Schlussfolgerungen aus dieser Anhörung? Die war ja sehr detailliert. Herr Lückmann? Also ich denke, dass ein mindestens Zwischenergebnis, wenn nicht sogar Ergebnis des Ausschusses ja auch ist, dass wir unser Verfassungsschutzgesetz überprüfen. Und in der Hinsicht haben die Experten aus meiner Sicht viele wertvolle Hinweise geliefert, sowohl was die Stärkung der Kontrolle als auch was die Stärkung der Transparenz angeht. Zwei Stichworte, die ich für mich persönlich sehr stark mitgenommen habe, also die Kombination aus beiden. Frau Nonnenbacher wollte auch was dazu sagen. Also ich wollte nochmal sagen, wir hatten ja diese Sitzung am 19. Dezember hier im Landtag, wo wir die Vorsitzenden von drei Landesuntersuchungsausschüssen und den Herrn Winninger, den Vorsitzenden des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, hier zu Gast hatten und wo wir uns sehr intensiv mit solchen Fragen, die zum Beispiel auch heute Gegenstand des Ministergespräches waren, auseinandergesetzt haben, nämlich um die Frage Aktenschwärzung, Einstufung von Akten, Zeugenvernehmung, um die Sichtung von Akten, Digitalisierung von Akten. Und ich denke, das hat uns sehr viel Erkenntnisse gebracht und hat uns auch konkrete Fragestellungen an die beiden Minister und wie gehen wir weiter hier in Brandenburg vor. Das war sehr hilfreich. Vielleicht kann ich das kurz noch ergänzen. Also aus meiner Sicht als Vorsitzender war es sehr erfreulich, dass diese Kollegen, Herr Winninger vom Bund und die anderen drei aus den Ländern, mir persönlich auch jederzeit Unterstützung zugesagt haben. Die haben ja deutlich mehr Erfahrungen als wir. Und Thüringen ist es ja beispielsweise der zweite Ausschuss und ich habe mit Frau Marx auch schon mal persönlich gesprochen. Das ist für mich sehr wichtig und ich glaube, davon profitiert der Ausschuss. Also diese Kollegialität fand ich ausgesprochen positiv. Bitte schön. Was bedeutet denn das, was wir jetzt hier hören, für den weiteren Fahrplan des Ausschusses? Vielleicht antworte ich da. Wenn Sie uns wieder verlassen haben, tagen wir heute noch informell weiter. Wir wollen nämlich gerade heute darüber sprechen, wie es weitergeht. Ein Problem ist angekündigt worden. Es fehlen uns diverse Aktengrundlagen, um jetzt also sehr konkret mit Hilfe von Zeugenbefragungen weiterzumachen. Wir werden im Februar in jedem Fall noch einmal eine Sachverständigenanhörung haben. Und heute wollen wir also dann auch beraten darüber, wie es dann weitergeht. Das ist sehr schwierig vorherzusehen. Die Dame hatte sich vorhin auch schon gemeldet. Bettina Meyer, Inforadio. Ich erinnere mich noch aus der letzten Sitzung, dass Sie auch darüber gesprochen haben, ob man Zeugenvernehmungen aufzeichnen könnte mit Video. Sind Sie da irgendwie zu einer Erkenntnis gekommen? Müsste man da irgendein Gesetz ändern? Und die andere Frage ist, ich erinnere mich auch noch, dass gesagt wurde, dass von diesem ganzen Geschehen nur wenige Tage bekannt sind und vieles im Dunkeln liegt. Und wenn wir jetzt hören, dass da so viele Akten schon existieren, rechnen Sie damit, dass noch weitere Berge dazukommen im Laufe der Zeit? Ja, also ich, wenn ich jetzt antworte, würde mich jetzt in den Bereich der Spekulation begeben, wenn ich sage, ich erwarte da noch ein paar Lastkraftwagen voller Akten. Es kann natürlich jederzeit sein, dass zu dem Bestand noch etwas hinzukommt und dass durch die Zuarbeit von anderen Behörden sich der Aktenbestand, den wir bearbeiten müssen, auch noch erweitert. Zu Ihrer Frage Aufzeichnung habe ich keinen aktuellen Stand. Bevor ich hier irgendwas Falsches sage, will ich lieber darauf nicht antworten. Ich weiß nicht, ich gucke mal hinten zu Herrn Welfens, haben wir da einen neuen Stand? Aufzeichnung bei Zeugenbefragungen? Können Sie die Frage präzisieren? Was meinen Sie mit Aufzeichnung von Zeugenbefragung? Ich habe mir damals notiert, ich glaube, dass das in Baden-Württemberg vielleicht gemacht wird. Und die Frage war, ich glaube, im Ausschuss hier, ob das hier auch gemacht werden könnte, dass man bei Zeugenvernehmungen, dass man die aufzeichnet, vielleicht auch Video oder so. Und auch, ja, das war das, was ich meine. Also wir zeichnen die Zeugenvernehmung natürlich auf, wenn die als Zeugen vernommen werden, das ist klar. Und wir, wie viele Zeugen dann kommen werden, das können wir abschließend natürlich nicht sagen. Alles Spekulation. Also wie der Vorsitzende gesagt hat, erst umfänglich die Akten, was an Informationen vorhanden ist, da brauche ich auch nicht direkt Zeugen zu vernehmen. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Das geschieht dann ab März, oder? Diese Zeugen? Kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir werden uns noch unterhalten. Bevor Herr Dr. Schönenburg dazu etwas sagt, wollte ich nur sagen, derjenige, der eben gesprochen hat, das ist Herr Welfens, Oberstaatsanwalt, der mir als Referent zur Seite steht. Das ist der zuständige Ausschussreferent, an den Sie sich auch jederzeit mit Fragen wenden können. Jetzt habe ich ihn auch mal offiziell vorgestellt. So, jetzt Herr Dr. Schönenburg. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Wir werden natürlich alles Zeugenaufgaben, wenn es protokolliert, ist klar. Und wenn es Zeugen sind, die sozusagen im Zeugenschutzprogramm sich befinden, dann kann es sein, dass man die Zeugen nicht direkt befragt, sondern über eine Videoübertragung in einem anderen Raum. Okay. Das muss ja auch vermutet sein oder die Identität auch verwerten. Und diese technischen Möglichkeiten sind da, das werden wir natürlich auch, davon werden wir auch gebrauchen. Okay, das kann sein. So. Bitte noch die nächste Frage. Nochmal eine Nachfrage zu einem Thema. Ich glaube, das war die November-Sitzung, wo der Generalstaatsanwalt hier mit einem aufsehenerregenden Satz in der Öffentlichkeit kam. Es ging um diesen Anschlag jüdische Trauerhalle. Ich glaube, es waren die CDU und die Grünen, die dann im Nachgang sagten, das müsse man in den Ausschuss noch thematisch unterbringen. Wie weit ist das? Wie ist der Stand? Oder wird es das überhaupt nicht geben? Ja, wir hatten damals als vorgeschlagen, dass man diesen Komplex der nationalen Bewegung, so nannte sich das, gegebenenfalls vorzieht in der Bearbeitung. Der Einsetzungsbeschluss des Untersuchungsausschusses hier in Frankfurt gibt das auf jeden Fall her. Wir haben ja gesagt, es ist ein breiter Untersuchungsauftrag und diese Phänomene werden auf jeden Fall auch mit untersucht, da es sich um ein relativ überschaubares Anliegen handelt, ist das vielleicht da angebracht, dass man das vorzeitig bearbeitet. Das ist aber noch nicht abschließend hier beschlossen im Ausschuss, darüber wollen wir uns noch verständigen, weil der im Kern des Interesses stehende Piatto-Komplex einfach sehr, sehr umfangreich ist und uns da einfach bisher noch sehr viele Unterlagen fehlen. Also das wird jetzt durch den Ausschuss noch weiter beschlossen, aber auf jeden Fall wird diese Fragestellung untersucht. Herr Dr. Rebner dazu. Ich möchte dazu noch ergänzen, dass uns zu dem von Ihnen angesprochenen Komplex bisher noch gar keine Akten vorliegen. Also die sind angefordert, die Beschäftigung sind zugefasst. Also wir haben erfahren, dass die sich in der Koordinierung befinden. Also das heißt, dass abgestimmt wird, dass der Generalbundesanwalt, dann gibt es da Bundesbehörden und so weiter, die dafür zuständig sind. Die sind jedenfalls bislang hier noch nicht angekommen. Und bevor wir die Akten nicht haben, können wir auch da nicht tätig werden. Insofern kann es auch durchaus sein, dass jetzt so eine kleine Lücke entsteht in unserer Arbeit, bis wir ausreichend Aktenbestände haben, auf denen wir dann auch aufbauen können. Aber das werden wir erst heute Nachmittag besprechen. Herr Frühling. Zwei Fragen. Werden Sie denn Herrn Rautenberg nochmal als Zeugen hören, auch zu seiner eigenen Betroffenheit in dem Verfahren möglicherweise? Und zweite Frage, mich verwundert ein bisschen, dass Sie jetzt noch auf die Piatto-Akten warten müssen, weil eigentlich sind die Akten schon längst digitalisiert worden von dem Bundestag. Eigentlich müsste man einfach nur ein Speichermedium finden und das hier rübertragen, dann wäre das wäre die Akten hier. Die sind ja auch ungeschwärzt vorhanden. Also wann kommen die an? Warum dauert das so lange? Für den Bundestag lagen die schon vor. Ja, aber gerade wurde gesagt, die Piatto-Akten liegen noch nicht vor. Warum liegen die noch nicht vor? Das bezog sich nicht auf Piatto. Wir haben ja ein Verfahren für uns festgelegt, dass wir also mit einem, dass der Ausschuss jemanden, der die Akten sichtet für uns. Ja, das war bisher der Herr Bohm und der hier auch in den Bundestag zurückgewechselt ist. Wir haben nun heute jemanden im Auftrag vom Museum-Zentrum, der die Akten sichtet und diese Aktensichtung würde in Kürze beginnen. Ja, und Hintergrund ist, wir haben einen sehr, sehr breiten Untersuchungsauftrag. Ja, Entschuldigung, die Ratten sind nicht so. Die sind doch schon da. Die sind doch da, und der kann da auch rein. Die hat, was die Treffberichte angeht und so weiter, ist die Aktenzichtung auch schon weitgehend abgeschlossen. Aber die Akten, die ausgewählt wurden, als relevant, sind auch schon hier mit den Arbeiten, die da lesen, wir uns auch schon ein. Das ist aber nicht der gesamte Aktenbestand zu Diatto, der geht darüber hinaus, er ist noch nicht vollständig gesichtet. Wie gesagt, nur das Mittelpunktzentrum ist beauftragt worden, es geht damit auch los in Kürze, wie uns versichert wurde, auch mit einem relativ großen zeitlichen Umfang, sodass es auch vorangehen kann, was da die Aktensichtung angeht und sodass wir dann die relevanten weiteren Akten hier auch bekommen. Es geht schlicht darum, dass wir haben nichts davon, hier unten in den kleinen Raum jetzt hier regalmeterweise Akten reinzustellen, sondern wir müssen uns auch arbeitsfähig halten. Und das setzt einfach aufgrund der Größe der Aktenbestände voraus, dass wir uns, was die Sichtung, auch der Ausschussmitglieder angeht, auf die Akten beschränken, die relevant sind. Und für diese Vorsichtung haben wir einen Beauftragten eingesetzt. Das hat auch den Hintergrund, dass es, glaube ich, dass den Verfassungsschutz arbeitsfähig hält. Ja, wenn wir jetzt da, wenn wir jetzt alle rüberlaufen zum Verfassungsschutz und dort umstöbern in den Akten, würde das wahrscheinlich nicht fürchterlich praktikabel sein und auch die Interessen des Verfassungsschutzes nicht mal entgegenkommen, die auch berechtigt sind. Insofern, glaube ich, haben wir da einen ganz guten Weg gefunden und kommen da auch voran, aber auch da ist die Vorsichtung die Voraussetzung dafür, dass wir Zeugen vernehmen können. Eine Frage noch zu Herrn Rautenberg. Also Herr Rautenberg können wir nicht ausschließen, dass wir noch neue Zeugen hören. Ja, also, aber auch da ist die Voraussetzung, dass wir uns die Akten anschauen und dann die Aussagen, die er hier getroffen hat, als Sachverständiger auch abgleichen mit dem, was aus den Akten ergibt. Und wenn sich Widersprüche oder Fragen auftun oder vielleicht auch manche seiner zugespitzten Thesen sich nicht belegen lassen, würde ich von ihm nachfragen können. Also es wird auch in anderen Fällen eventuell so sein, dass hier schon aufgetretene Sachverständige auch später als Zeugen genannt werden. Durchaus nicht auszuschließen, kann man beim derzeitigen Stand oder nach dem derzeitigen Stand noch nicht jetzt auf die Personen beziehen. Der Nachbar. Ja. Angesichts der Kürze der verbleibenden Zeit für diese gesamte Arbeit, sofern Sie überhaupt optimistisch sind, dass Sie zu substanziellen Ergebnissen gelangen im Ausschuss, worauf gründet sich dieser Optimismus? Denn viel Zeit bleibt tatsächlich. Herr Lüttmann möchte als Erster. Ja, Sie sprechen da aus meiner Sicht genau einen wunden Punkt an. Deswegen, das war das, was ich vorhin auch sagen wollte. Ich glaube schon, dass wir tatsächlich ja, wenn man jetzt in der Legislaturperiode denkt, wahrscheinlich noch knapp 2 Jahre haben, was wirklich ja nicht viel ist. Insofern denke ich schon, dass wir alle ein gemeinsames Interesse daran haben, zum Kern zu kommen, auch zu der Zeugenvernahme. Aber es bestehen zum Teil die Probleme, die bereits angesprochen worden sind, wobei konkretisieren zu sagen muss, der erste von uns bestellte Sachverständige zur Sichtung der Akten, Diatto, ist in Kürze mit seiner Arbeit ja fertig. Also die Frage, wie spät wir beginnen können mit der Zeugenbefragung, denke ich mal, ist jetzt auch nicht hundertprozentig gleich hier in der Einschätzung in allen Fraktionen, aber genau deswegen haben wir heute ja auch noch mal eine Sitzung, in der wir den weiteren Arbeitsplan besprechen. Also ich sehe es auch so, dass wir in den Kern des Untersuchungsauftrages dann. Bitte. Bisher sind ja alle davon ausgegangen, dass auch Akten des Bundesverfassungsschutzes und andere der Verfassungsschutzbehörden anderer Länder betroffen sind. Herr Schröder deutete an, dass möglicherweise auch Akten ausländischer Behörden betroffen sind. Ist das der Fall? Ich denke ja. Danke. Bitte. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo hat dieser, noch auf die Frage von Herrn Wittmann einzugehen, wo hat der Sachverständige, von dem Sie sagen, dass er mit einer ersten Sichtung zu Piatto bald fertig wird, wo hat er die eingesehen? Hier in dem geschützten Raum? In Nein, beim Verfassungsschutz selbst. Und leider ist er jetzt in den Bundestag gewechselt. Wir hatten ja noch seine Arbeit weitergesetzt und deshalb haben wir heute über die Nachfolge entschieden. Und da gibt es jetzt noch eine Sicherheitsüberprüfung. Es gibt leider dann eine Verzögerung etwa von einem Monat. Und dann geht die Sichtung weiter. Und dann kommt eigentlich erst der große Berg, der zu sichten ist. Bitte? Ich würde noch mal die Frage stellen, wann gehen Sie denn davon aus, dass auf Grundlage der Aktensichtung denn die Zeugenvorladung und die die Zeugenbefragung einsetzt. Im Mai, erst im September, was ist realistisch? Ich könnte jetzt aber keine Ahnung. Also es ist jetzt sehr schwierig, um sich jetzt festzulegen und Ihnen zu sagen, wir sind spätestens im Mai dabei, die ersten Zeugen zu befragen. Wir haben vorhin in einer kleinen Vorgespräch, wir das im Winter im Nachgang jetzt noch machen wollen, schon festgestellt, dass wir da auch durchaus nicht einer Meinung sind, wie schnell man vorgehen sollte, ob man jetzt, wenn man einen bestimmten Teil von Akten schon gesichtet hat, darauf den Zeugen laden sollte. Es kann dann passieren, dass man den Zeugen erneut laden muss, weil durch die Sichtung neuer Akten sich weitere Fragen ergeben haben. Also all das wollen wir gründlich machen. Ich denke, wir sollten weiter unseren Grundsatz treu bleiben, den ich auch am Anfang mal formuliert habe, dass wir Gründlichkeit vor Tempo gehen lassen. Und wir wollen uns auch nicht drängen lassen, denn wir haben einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben, und den wollen wir gründlich und verantwortungsvoll bearbeiten. Bitte, Herr Fröhlich. Wir haben erfahren, dass im Bereich der Staatsanwaltschaften Akten zu Piatto, also Kaczynski, gelöscht, also vernichtet worden sind. Dann hat der Minister einen Stopp erlassen, und da würde ich gerne mal wissen, wie da der aktuelle Stand ist. Also seit dem 16. Oktober abends des vergangenen Jahres werden in der Staatsanwaltschaft im Augenblick überhaupt keine Akten gelöscht. Und wir sind dabei, sukzessive nachzuschauen, auch nach Hinweisen, also nach den Namen, die wir zum Beispiel vom Bundestagsuntersuchungsausschuss von der Beweiserhebung haben, soweit es sich um Schadenahmen handelt, gehen wir jetzt auch in die Recherche rein, welche Unterlagen noch vorhanden sind. Hintergrund ist hier, dass Unterlagen der Staatsanwaltschaft gesetzlichen Regelungen unterliegen, die wir sagen, dass sie nach einer Reihe von Jahren zu löschen sind. Deswegen war festzustellen, dass viele Vorgänge, wie Sie sagen, zu Schepanski gelöscht wurden, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Wir haben jetzt, das ist eine Entscheidung, die ist für einen Zeitraum möglich, jegliche Akten vernichten angehalten, um hier nicht weiteren Verlust festzustellen, und sind dabei, die Aktenbestände zu sichern. Nächste Frage. Ich habe noch eine Frage an die Ausschussmitglieder. Der Generalstaatsanwalt hat es ja gerechtfertigt damit, dass alles in Ordnung sei, so sind halt die Löschfristen. Wie ist denn Ihre Auffassung dazu, wie die Staatsanwaltschaft verhalten sollten, wenn sie Akten zu in der Hand hatten? Zumal es ja bundesweit bei Beamten kann man davon ausgehen, dass sie politisch informiert sind. Alle wussten, dass man vielleicht hätte vorsichtig umgehen müssen mit diesen Akten. Meine Auffassung, die ich im Ausschuss geäußert habe, oder im Rechtsausschuss geäußert habe, als wir das Thema hatten und Herr Fortenberg vertreten wurde. Also ich gehe davon aus, dass die Akten hätten den Landesrecht angeboten werden müssen, nach den gesetzlichen Voraussetzungen. Herr Dr. Reb. Der Auffassung möchte ich nicht anschließen. Wir haben festgestellt, dass es offenbar in Brandenburg über Jahre hinweg bei den Staatsanwaltschaften eine rechtswidrige Praxis gab, dieses Archivgesetz mehr oder weniger unbeachtet zu lassen, teilweise mit dem Argument, es sei auch unpraktikabel, wie auch immer, aber ich finde auch schon aus dem Grundsatz, dass die Verwaltung sich an geltendes Recht zu halten hat, kann man nicht mit der Ausrede, ein Gesetz sei unpraktikabel, zum Ergebnis kommen, man tut einfach so, als wäre es nicht da. Dann hätte man früher zu einer praktikablen Regelung kommen müssen, aber kann dann nicht jetzt im Nachhinein sagen, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Der Auffassung bin ich nicht. Wenn es da Reformbedarf gibt, was diese archivarischen Regelungen angeht, dann kann man darüber gerne sprechen. Aber ansonsten bin ich erstmal froh, dass jetzt zumindest das Schreddern von Akten angehalten wurde und dass dieser Missstand im Justizbereich damit auch offenkundig wurde. Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass bei dem heutigen Gespräch mit den beiden Ministern das Löschmoratorium, der Umgang mit Aktenvernichtung, nicht Gegenstand des Gesprächs war, dass der Ausschuss durchaus darüber nachdenkt, diesen Punkt noch mal gesondert aufzurufen, und dass wir das vielleicht in einer der nächsten Sitzungen dann noch mal etwas intensiver bearbeiten können. Es wird sich ja nicht vermeiden lassen, dass man auch Behördenmitarbeiter sozusagen befragt im Ausschuss. Sind Sie schon damit konfrontiert, dass es eine Aussageverweigerung gibt mit der Begründung, man wolle sich nicht selbst belasten? Also da wir bisher ja keine Zeugen geladen haben, gibt es auch keine solchen Reaktionen. Aber vielleicht fragen Sie mal Behördenleiter, ob Sie sich das vorstellen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, also wie der Ausschussvorsitzende schon sagte, wir mussten sowas bisher nicht prüfen, weil es keine Anforderungen gibt. Aber auch ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl die Hausleitung als auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu dem Aussageverweigerungsbegehren kommt. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich sehr herzlich für Ihre Pressebegleitung und die Arbeit unseres Ausschusses weiter so interessiert. Und Ihnen eine gute Pause und herzlichen Dank.